Hallo und herzlich willkommen zu den MMA Radio UFC News. Letzte Woche habe ich noch gesagt, John Jones und Daniel Cormier werden uns in den nächsten Wochen bestimmt noch häufiger beschäftigen. Dass es gleich so zur Sache geht, konnte ich natürlich nicht ahnen, aber es sorgt zumindest dafür, dass ich eine noch nie so gut gefüllte News-Ausgabe hier vor mir liegen habe. Also jedenfalls alles, was ich mir so notiert habe, ist von der Menge her wirklich mittlerweile so viel wie vielleicht zu früheren Zeiten, als ich mal die Non-PG-WWE-News gemacht habe. Vielleicht kann sich da der ein oder andere Hörer noch dran erinnern. Ich möchte euch natürlich nicht langweilen, deswegen gehen wir gleich in Medias Res und beginnen natürlich mit John Jones gegen Daniel Cormier, der Aufreger der Woche, möchte ich fast schon sagen. Und ich möchte das so ein bisschen chronologisch angehen, das Thema, denn es ist so viel passiert, wenn ich da hin und her hüpfe, was mir wahrscheinlich trotzdem noch passieren wird, dann versteht am Ende überhaupt keiner mehr, was ich euch hier überhaupt mitteilen möchte. Los ging's am Montag bei der MMA Hour. John Jones war zu Gast bei Ariel Helwani und die beiden haben so ein bisschen gequatscht und es ging auch um den Fitnesszustand von Daniel Cormier. Und da hatte John Jones schon ja den ersten oder die erste Headline auf den Lippen, muss ich fast schon sagen. Er meinte nämlich, wir sehen doch alle, wie Daniel Cormier aussieht. Vielleicht sollte ich mich gezielter ausdrücken. Ich glaube nicht, dass er in einer guten Verfassung ist. Er muss nur nicht viel Gewicht verlieren. Er muss mich auch noch besiegen und er muss seine Taktik anpassen. Ich glaube, das ist eine schwere Aufgabe für ihn. Also hier ging es dann gleich schon mal so ein bisschen unter die Gürtellinie von John Jones. Das habe ich auch erwartet. Er macht sich so ein bisschen über das Aussehen von Daniel Cormier lustig, muss man fast schon sagen. Mein Daniel Cormier ist nicht der schlankste. Es gibt auch Leute, die behaupten, der könnte eigentlich noch im Middleweight antreten, unter anderem Mike Dolce. Keine Ahnung, ob wir das noch sehen werden, aber ja, die John Jones steigt schon in diesen Media Day mit einer guten Headline ein, würde ich mal sagen. Außerdem wurde er natürlich von Ariel Helwani nochmal befragt zum eigentlichen Problem, das DC und er hat. Und dann hat er das Ganze nochmal richtig erklärt. Und ich denke, viele von euch haben die Geschichte vielleicht auch noch nicht gehört. Deswegen ist es vielleicht für euch auch ganz interessant. Also das ist das, was John Jones zum Problem mit DC zu sagen hat. Die ganze Story zu DC und mir ist völlig bescheuert. Ich bin ihm bei einem Event in Anaheim, das war übrigens bei UFC 121, über den Weg gelaufen. Er hat sich mir genähert oder ich habe mich ihm genähert, weiß ich nicht mehr so genau. Er stellte sich mir vor und ich meinte so, Spaß, du bist also dieser Wrestler. Und er meinte so, ja, ja, ich bin der Wrestler, bla bla bla. Und ich meinte dann so zu ihm, Junge, ich wette, ich kann dich zu Boden wresteln. Ich wollte einfach nur einen Witz machen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, denn ich kannte ihn nicht. Also er wollte praktisch das Eis brechen, so muss man sagen. Also ich glaube, das kennt man ja, wenn man jemanden trifft, den man noch nicht so gut kennt, aber weiß zum Beispiel, der steht auf bla bla bla, dann macht man mal einen dummen Spruch oder macht so einen kleinen Witz und man lacht zusammen und dann darüber kommt man ins Gespräch. Wenn es so war, finde ich es auch nicht so schlimm. Es hat sich dann wohl so ein bisschen anders entwickelt, als sich John Jones das gedacht hat, denn es ging folgendermaßen weiter. Ich hatte keine Ahnung, dass er das gleich persönlich nimmt. Ich glaube aber, dann war er richtig beleidigt. Es war natürlich total kindisch, aber er fand, dass sein großer Name von mir nicht respektiert wurde. Er hat dann für sich beschlossen, dass er mich nicht mag. Und er hat dann seine persönliche Fehde gegen mich gestartet. Aus meiner Sicht ist das total dumm. Das ist jedenfalls das, was John Jones sagt. Kann ich ihm, wie gesagt, verstehen. Wenn es genauso war, wie er es sagt, dann finde ich es auch ein bisschen albern von DC, dass er sich da gleich so beleidigt fühlt, nur weil John Jones sagt, Mensch, ich kann dich zu Boden wresteln. Aber wir wissen ja nicht, ob es wirklich genauso war. Obwohl DC hat dem Ganzen eigentlich nicht widersprochen. Von daher ist ja da wahrscheinlich schon so ein mindestens mal ein bisschen Wahrheit mit dabei. John Jones fährt fort. Ich habe eigentlich nichts gegen Daniel Cormier. Ich glaube, er kann sich gut ausdrücken. Er hat einfach kapiert, dass ich sein größter Payday bin. Er versucht also, den Kampf zu verkaufen. Ich habe nichts gegen ihn. Ich sehe ihn als Schachfigur in meinem Schachspiel. Auch hier würde ich sagen, nicht schlecht, John Jones. Gut ausgedrückt, muss ich mal so sagen. Ja, das kann man, denke ich mal, auch so unterstreichen, dass Daniel Cormier nicht ganz doof ist und schon weiß, okay, wenn ich hier für ein bisschen böses Blut sorge und mehr Interesse wecke, dann ja, dann gucken mehr Leute zu, kaufen sich mehr Leute den Pay-Per-View und dementsprechend kassiere ich auch mehr ab. Also was spricht dagegen? Ich denke mal, diese Überlegungen werden schon einige Kämpfer angestellt haben und sind dann vielleicht an ihren intellektuellen Möglichkeiten so ein bisschen gescheitert. Und das stelle ich denen jetzt einfach mal. Aber DC und John Jones, ja, da kommen wir jetzt dazu, wissen schon, wie man Pay-Per-Views verkauft, muss man fast schon sagen. Es ging dann weiter im MGM Grand Hotel in Las Vegas. In der Lobby fand ein Media Day statt. Wie kann man sich das vorstellen? Conor McGregor, Dustin Poirier, DC und Jon Jones wurden auf Bühnen der Presse präsentiert, so möchte ich es mal sagen. Die durften dann verschiedene Fragen stellen. Danach sollte es noch ein Face-Off geben. Und das Ding ging dann im Endeffekt völlig in die Hose, denn Dustin Poirier und Conor McGregor noch auseinandergehalten werden konnten vom guten Dave Scholler, übrigens nicht John Anik. Es ist nicht John Anik, es ist Dave Scholler, der PR-Chef der UFC. Dustin Poirier und Conor McGregor noch auseinanderhalten. Die beiden sind sich auch schon sehr nahe gekommen. Das ging dann aber zwischen Jon Jones und DC nicht mehr so ganz gut, denn man muss auch sagen, dass die beiden natürlich also fast doppelt so groß waren wie der gute Dave Scholler. Von daher, das sah ein bisschen lustig aus. Er hat sie dann nicht mehr auseinanderhalten können. Wie kann man es genau beschreiben? Jon Jones geht mit dem Kopf auf DC zu und berührt seine Stirn. DC fühlt sich davon irgendwie angegriffen und packt Jon Jones an den Hals und das hat wiederum dann Jon Jones und schubt ihn auch so ein bisschen weg, muss man sagen, und das wiederum hat Jon Jones dann zur Weißglut gebracht und er ist dann wild entschlossen auf DC zugestürmt, wollte ihm eine Linke verpassen, die hat wohl nicht so richtig getroffen, dennoch durch diesen ganzen Trubel, der dann entstanden ist, ist Dave Scholler noch von der Bühne geflogen und Jon Jones hat Daniel Cormier auch von der Bühne runtergedroschen, sie sind dann irgendwie in so eine Journalisten-Zuschauermenge geraten, da wurden sie dann auseinandergezogen und es ist nichts irgendwie Schlimmes passiert, es hat sich keiner stark verletzt oder ähnliches, es ist alles, sag ich mal, oder anders gesagt, es sah schlimmer aus, als es letzten Endes war, aber es sorgte natürlich schon für mächtig Wirbel da in der Lobby im MGM Grand Hotel und was auch für viel, viel Wirbel sorgte, war, dass im Nachhinein, so ein paar Minuten nach dem Vorfall, immer mehr das Gerücht rumging, dass Malky Kawa, der Manager von Jon Jones, angeblich Daniel Cormier am Boden liegend geschlagen haben soll. Also dieses Gerücht ging dann so um und ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt und es gibt so ein Schild, da sieht es wirklich so aus, als ob Kawa Daniel Cormier eine mitgibt und wie es heutzutage so ist. Nur wenige Minuten nach diesem Vorfall ist Malky Kawa zu Gast bei der MMA Hour und klärt mal auf, was da wirklich passiert ist. Kawa sagt, ich wurde von jemandem festgehalten, als ich beide auseinanderhalten wollte. So ist es richtig. Ich bin dann zu Boden gefallen und habe versucht, DC und Jon Jones voneinander zu trennen. Dabei sah es wohl so aus, dass ich Daniel Cormier einen Schlag verpasst habe. Ich habe nie versucht, DC zu schlagen. Wenn man sich das Video in Slow Motion ansieht, sieht man, wie ich beim Fallen versuche, DCs Arm festzuhalten, weil dieser immer noch nach Jon Jones geschlagen hat. Ich habe das Ganze beendet und jetzt heißt es überall, du hast ihn geschlagen, du hast ihn geschlagen. Ich würde so etwas niemals tun. Es ist eine Schande, dass Leute versuchen, mir so etwas in die Schuhe zu schieben. Cormier, also jetzt geht's das mal zu dem einen, jetzt geht's darum, wie er die ganze Situation gesehen hat, wer eigentlich diesen ganzen Stress verursacht hat. Und er sagt, Kawa, Cormier hat das Ganze vom Zaun gebrochen. Ich behaupte nicht, dass John nicht dankend mitgemacht hat, aber was erwartet ihr von Jon Jones? Er ist Light Heavyweight Champion und DC versucht ihn zu würgen. Dass sich zwei Kämpfer beim Face-Off mit den Köpfen berühren, ist nichts Außergewöhnliches. Dave Scholler ging zuvor auch bei Dustin und Connor dazwischen. DC hat Jones zuerst angefasst. Die beiden können sich auf den Tod nicht ab. Das wird ein großer Kampf, der größte Titelkampf der Geschichte, sagt Malky Kawa, der Manager von Jon Jones. Mal zu dem Vorfall, zu dem Vorwurf, dass Kawa unterstellt wurde, er hätte Daniel Cormier da irgendwie geschlagen. Also ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, dass er so dumm ist und so eine Situation nutzt. Er weiß, die Medien alle sind da, um Daniel Cormier einen reinzuhauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Daniel Cormier hat auch später noch bei einem Interview gesagt, er hat eigentlich mit Carver nie Probleme gehabt. Er ist immer sehr, sehr freundlich und nett zu ihm. Und er hat sich mit ihm danach unterhalten. Er hat ihm gesagt, ich habe dich nicht geschlagen. Er glaubt ihm. Er hat sich auch das Video angeguckt. Und wenn für Daniel Cormier die Sache abgehakt ist und er keinen Zweifel hat, warum sollen wir dann jetzt hier noch irgendwie in irgendwelchen Wunden bohren, die es anscheinend gar nicht gibt, sage ich jetzt mal. Ja, mit Hinblick, was jetzt in der nächsten Zeit noch auf uns zukommt, mein Carver, ich hoffe, Cormier hat sich in Zukunft besser im Griff. In Zukunft wird wohl immer jede Menge Security dabei sein, wenn sich die beiden über den Weg laufen. Und natürlich, Carver ist der Manager von von John Jones, denkt er schon weiter und denkt an die Kohle, die das Ganze noch einspielen könnte. Er meint, ich habe früher schon immer gesagt, dass dieser Kampf 1 Million Pay-Per-Views verkaufen kann. Nach dieser Aktion bin ich mir sicher, dass er 1 Million Pay-Per-Views verkauft. Ja, also da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter. Es sind auch die Pay-Per-View-Buy-Rate für UFC 175 ist heute auch noch eingetrudelt. Da komme ich zum Ende der Sendung noch dazu. Und 1 Million, ich stapel da mal ein bisschen tiefer und behaupte 750.000. Und ich glaube, dass die UFC damit auch schon sehr, sehr zufrieden wäre. 1 Million, ich bin mal gespannt, ob diese Schlägerei wirklich den Kampf so hypen könnte, dass 1 Million Pay-Per-Views verkauft werden. Das letzte Mal, als 1 Million Pay-Per-Views verkauft worden, war übrigens bei UFC 168. Ihr erinnert euch vielleicht, Chris Weidman gegen Anderson Silva 2. Also ganz von der Hand zu weisen ist das mit Sicherheit nicht, dass 1 Million verkauft werden können, aber ja, mal abwarten, obwohl die Karte ist schon ziemlich geil. Vielleicht revidiere ich da auch noch meine Aussage. Nach der Schlägerei ging es natürlich munter weiter auf Twitter. So ist das Ganze ja eigentlich erst so richtig in Fahrt gekommen, dass die beiden sich immer via Instagram und Twitter den einen oder anderen Spruch reingedrückt haben. Und ja, so ging es dann munter weiter. John Jones schrieb als erstes, ich habe dich in 6 Sekunden auf den Rücken gelegt. Was ist los, DC? Wo ist deine Takedown-Defense? Sagt John Jones und DC schreibt daraufhin, ich zeig dir gleich meine Takedown-Defense, streck nie wieder dein dreckiges Gesicht in meins. Außerdem schreibt DC noch auf Twitter, du schlägst wie ein Mädchen, du solltest lieber kicken, deine Punches steck ich weg wie nichts, ich kann es nicht mehr abwarten, dich fertig zu machen. Ja, und John Jones hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Er schreibt, LOL, diese Kinderschläge vom Boden, ich hoffe, du bist besser vorbereitet, wenn ich dich wieder auf den Boden befördere. Er legt dir ein bisschen Eis auf den Kopf, du hast morgen noch jede Menge Interviews abzuleisten, schreibt John Jones auf Twitter. Und dann ging es eigentlich direkt weiter. Also es ging wirklich immer Schlag auf Schlag. Es war wirklich spannend, diesen Montagabend und diese Montagnacht mitzuerleben, weil jedes Mal hatte man sich eine News praktisch abgeschrieben und zurechtgelegt. Da kam schon wieder der nächste Hammer über den Ticker. John Jones und DC waren dann zu Gast beim ESPN Sports Center. Ich glaube, ja, dass das die bekannteste und berühmteste Sportsendung in den USA ist. Ich glaube, ESPN Sports Center ist dieses, ja, ist dieses Aushängeschild, was News-Talksendungen im Sportbereich in den USA angeht. Also nagelt mich darauf nicht fest, aber mir ist das so im Hinterkopf irgendwie hängen geblieben, dass das wirklich eine dicke Nummer ist. Und da sind die beiden zu Gast. Erstmal war merkwürdig, dass John Jones in einem ganz monotonen und ruhigen Ton sprach. Ja. Und DC hat sich einfach nur darüber kaputt gelacht, dass John Jones so anders war. Und zuerst entschuldigt sich auch John Jones bei den Fans und bei MGM Grand und bei der UFC. Und du siehst dann, also man muss sich das vorstellen, beide sind halt so eingeblendet so in so einem Splitscreen. Rechts sitzt DC, links John Jones und du siehst halt, wie John Jones monoton sich bei den Fans entschuldigt und DC sitzt einfach nur lachend und kopfschüttelnd daneben und sagt so, das ist so fake. Und dann erklärt erstmal John Jones seine Sicht der Dinge. Er sagt, ich bin nicht stolz auf das, was passiert ist. Wir hatten einen Face-Off und in der UFC kommt man sich da eben mal näher. Unsere Köpfe berührten sich, unsere Nasen rieben aneinander. Und jetzt kommt's, das ist ein sehr intimer, leidenschaftlicher Moment für viele Kämpfer. Und nicht nur ich musste lachen, auch Daniel Cormier musste da lachen. John Jones fährt fort. DC hat mich dann am Hals gepackt und gewürgt. Ich habe mich nur selbst verteidigt und DC verprügelt. Das musste er natürlich auch noch so ausdrücken, ganz klar. Dann war Daniel Cormier am Zug und meinte, ich habe noch nie gehört, dass ein Kampf als intim und leidenschaftlich beschrieben wurde. Ich übrigens auch noch nicht. Zuerst einmal, John hat recht, bei einem Face-Off kommt man sich sehr nahe. Aber man drückt seinem Gegner nicht den Kopf ins Gesicht und schiebt seinen Gegner vor sich her. So etwas würde ich niemanden erlauben. Mir wäre es egal, ob da Mike Tyson oder Wladimir Klitschko steht. Niemand würde mir seinen Kopf irgendwo hinstecken und mich dann wegdrücken. John Jones wird mich niemals mobben. Im Endeffekt wollte er damit sagen, ich habe mich respektlos behandelt gefühlt von John Jones und wollte dem Ganzen ein Ende setzen. Im Endeffekt hat er seine Coolness so ein bisschen verloren, DC. Ja, er hätte einfach den Kopf ja dagegen halten können und fertig. Aber er hat so ein bisschen seine Coolness verloren und hat sich provozieren lassen von John Jones. Man muss es einfach so sagen. DC ging auch nochmal auf das Kennenlernen der beiden bei UFC 121 ein. Davon habe ich euch ja vorher bereits erzählt. Und er meinte so, ich bin nicht davon ausgegangen, dass John Jones mich kennen muss oder dass John Jones überhaupt einen Wrestler kennt. Ich konnte nur nicht verstehen, wie man mit jemand ins Gespräch kommen will, indem man ihn verbal attackiert. Wieso beginnt man ein Gespräch damit, dass er mich beleidigt? Das ist mein Problem mit John Jones. Also er bestätigt das. Er bestätigt das, was John Jones gesagt hat. Also das finde ich wirklich ein bisschen... Ja, vielleicht ist er da ein bisschen empfindlich, der gute DC, denn ja, mein Gott, er hat ja diesen Spruch gemacht, mein Gott, aber dass man da gleich sich so angegriffen fühlt, das kann ich gar nicht nachvollziehen, wirklich nicht. John Jones teilt dann weiter aus, er meinte dann so, ich dachte, es wäre um einiges schwerer, einen olympischen Wrestler zu Boden zu ringen, wenn man sich das Video des Vorfalls, auf das ich nicht besonders stolz bin, sagte er dann natürlich auch nochmal, anschaut, sieht man, dass er auf dem Rücken liegt. Achso, und man sieht mich, wie man mich von ihm runterziehen musste. So sieht's aus. Also wieder hier dieser kleine Seitenhieb. Ja, Mensch, olympischen Wrestler. Ich habe ihn zu Boden gewrestelt. Und eigentlich hätte ich mir das viel, viel schwerer vorgestellt. Aber gut, muss eigentlich eine Pfeife sein, denn mehrere Männer mussten mich ja dann von dem olympischen Wrestler runterziehen. Also John Jones ist da wieder verbal in Hochform, so muss man sagen. Das letzte Wort hat dann Daniel Cormier und er meinte, dieser Typ ist einfach nur fake. Mir ist der Vorfall zwischen uns egal. Alles, was mich interessiert, ist der 27. September. Da werde ich neuer UFC Light Heavyweight Champion. Er ist schwach, er ist ein Punk, er ist ein Lügner, er ist unehrlich. Ja, Daniel Cormier bringt uns hier nochmal zum Nachdenken. Und ich muss sagen, dass John Jones bei öffentlichen Auftritten, Interviews etc. pp. Immer mal wieder ein anderes Gesicht an den Tag legt, als man sonst so von ihm auf Twitter oder wenn er irgendwie durch Zufall mal seine Coolness so verliert, zu sehen bekommt, das kann man, glaube ich, auch nicht von der Hand weisen. Denn, Leute, dann ging es erst so richtig ab. Heute ist Samstag, wurde ein Video veröffentlicht. Das fand nach, also die Vorfälle, die man auf diesem Video sieht, fanden nach dem Interview, von dem ich gerade erzählt habe, statt. Also praktisch die Kameras gingen nicht aus, sondern die Übertragung wurde beendet, aber die Kameras blieben auf John Jones und Daniel Cormier, beide hörten sich auch noch. Und John Jones sagte dann irgendwie so, hey DC, bist du noch da, du Pussy? Und dann sagte DC, ging DC nochmal darauf ein, wie fake John Jones bei diesem Interview war. Und Daniel Cormier meinte, es ist erschreckend, wie gut du, also John Jones, von den PR-Beratern trainiert wurdest. Das ist eine Art Chamäleon, das ich damit erleben muss, meinte DC. Und DC hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie fake John Jones bei diesem Interview war. Und meinte dann auch so, am liebsten würde ich jetzt rüber zu dir kommen und dir ins Gesicht spucken. Und John Jones saß immer nur so mit versteinerter Miene da und hat erstmal gar nicht so sehr darauf reagiert. Hat mehrfach sich dafür bedankt, als Daniel Cormier erzählt hat, wie fake John Jones gewesen sei. Und dann meinte John Jones, nachdem DC das gesagt hat, mit ins Gesicht spucken und so, da meinte John Jones, DC, du weißt schon, dass ich dich dafür töten würde. Und er stellte auch noch sofort klar, ich meine nicht, ich will nicht gegen dich kämpfen, dann ich würde dich einfach nur töten. Und DC meinte dann so, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich nicht wehren würde. Und wieder schaukelte sich die Situation immer weiter hoch und man war am Ende froh, dass die beiden räumlich voneinander getrennt waren. Auch das war wieder sehr, sehr spannend mit anzuschauen. Übrigens, die ganzen Videos, solltet ihr da irgendwas verpasst haben, könnt ihr bei uns auf Facebook und auf Twitter nochmal angucken. Findet ihr, wenn ihr da in der Timeline ein bisschen rumsucht. Ich habe eigentlich alles, über das ich jetzt hier berichte, auch gepostet in Videoform. Also wer das nochmal angucken möchte, kann das da tun. Später in der Nacht gab es den nächsten TV-Auftritt von beiden, und zwar bei Fox Sports One. Da ging es dann munter weiter. Zuerst entschuldigte sich John Jones erneut bei den Fans für den Vorfall beim Face-Off. Jones erzählte dann, dass Dana ihn angeschrieben hat und er von Lorenzo Fertitta angerufen wurde. Und John Jones erklärte Lorenzo Fertitta den Vorfall nochmal aus seiner Sicht, im Endeffekt so, wie er es schon beim Sports Center getan hat, habe ich ja vorhin erzählt. Und ja, John Jones meinte aber auch, dass die meisten Leute, von denen er so gehört hat, also gerade auch Fans, die Schlägerei ganz gut fanden. Und er meinte, einerseits schadet das der UFC, aber andererseits profitiert sie auch davon. Und ja, deswegen wollte er vielleicht nochmal so unter der Hand dem guten Lorenzo Fertitta und Dana White so mitteilen, Jungs, ich weiß, im ersten Moment sah das nicht besonders gut aus, aber ihr werdet damit einen Haufen Kohle verdienen, dass wir uns da auf der Bühne geschlagen haben. DC meinte dann, das Ganze, dass die ganzen Social-Media-Sticheleien völlig überflüssig sind, denn am Ende werden sich die beiden im Oktagon gegenüberstehen und ihre Differenzen ausfechten. John Jones ging dann noch so ein bisschen auf den Kampf an sich ein, also nicht auf den Kampf bei Media Day, sondern auf den bei UFC 178 und meinte halt so, dass er schon gegen viele gute Wrestler gekämpft hätte, aber es gehöre mehr als Wrestling dazu, um ein guter MMA-Fighter zu sein. Und Jones meinte auch noch, dass er davon ausgeht, dass DC in 5 Runden maximal 5-mal zu Boden wrestlen kann. DC wiederum sagte bei einem vergangenen Interview, dass er John Jones bei 100 Versuchen 100 Mal einen Takedown verpassen würde. Also da ging John Jones nochmal darauf ein, dass wahrscheinlich ja Daniel Cormier sich als Wrestler immer gleich sehr, sehr beleidigt fühlt, sobald man ihn da irgendwie auf dieser Flanke angreift. Also das war schon ganz interessant. Was auch noch ganz interessant war, im Vorfeld wurde John Jones natürlich von vielen Podcastern und Bloggern noch zu Daniel Cormier befragt und er meinte immer wieder, dass sich Daniel Cormier den Titelkampf nur durch Interviews herbeigeredet hat. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Das spricht vielleicht auch dafür, warum John Jones ab und zu ja den guten Daniel Cormier kleiner macht, als er ist. Also gerade mit diesen Äußerungen, maximal 5 Takedowns in 5 Runden und so. Ich meine, er muss schon davon ausgehen, dass Daniel Cormier ein ganz anderes Level an Wrestling an den Tag legen wird, als alle anderen Wrestler, die er bis jetzt vor die Flinte bekommen hat, der gute John Jones. Ich meine damit nicht, dass John Jones Daniel Cormier nicht gewachsen ist, aber ich glaube, was das Wrestling angeht, muss sich John Jones eine gute Taktik überlegen, damit er eben nicht häufiger zu Boden befördert wird. Ganz so leicht wie in den früheren Kämpfen, in Anführungsstrichen leicht, wird es mit Sicherheit nicht werden. Ja, vielleicht auch noch was, was nach der Schlägerei passiert ist, fällt mir gerade nur noch so ein. Nach der Schlägerei warf Daniel Cormier noch seinen Schuh in Richtung John Jones und später machten dann Gerüchte die Runde, dass DCs Schuh auf eBay versteigert werden würde. Das stimmte jedoch nicht. Irgend so ein UFC-Mitarbeiter hat Daniel Cormiers Schuh gefunden und ihn dann in die Umkleidekabine zurückgebracht. Es gab aber Gegenstände, die verloren gingen. Zum Beispiel bei Daniel Cormier, da fehlte das Telefon. Und DCs Manager meinte dann so, er hat den ganzen Tag dann auf DCs Telefon angerufen, bis sich irgendwann ein Fan meldete und DCs Manager meinte zum Fan, Junge, das Telefon ist extrem wichtig, bring uns das Telefon zurück. Wir wären dir sehr verbunden, so möchte ich es mal ausdrücken. Und ja, der Fan war so fair und brachte Daniel Cormier das Telefon zurück. John Jones hatte auch ein bisschen Pech. Er verlor während der Schlägerei seine Sonnenbrille. Man konnte sie zwar später wiederfinden, aber sie war kaputt. John Jones meinte einfach nur, ein Glück, dass ich 2 Sonnenbrillen dabei hatte. Ja, so ist er, der John Jones. Natürlich wurden auch die anderen Beteiligten, oder nicht Beteiligten, aber umstehenden Kämpfer zu dieser Situation befragt. Dustin Poirier und Conor McGregor standen ja ganz in der Nähe, als die Schlägerei losging. Und Dustin Poirier brachte sich im Endeffekt in Sicherheit. Er meinte, ich brauchte einen Moment, bis ich merkte, dass da eine Schlägerei am Gange ist und die auch noch echt ist. Und dann suchte ich schnell eine Wand, an die ich mich stellen konnte. Ich wusste ja nicht, ob Connor den Moment ausnutzen würde und irgendwas Verrücktes machen würde. Das finde ich auch schon wieder gut, dass das den Poirier sich erstmal gedacht hat. Ich stelle mich schnell an eine Wand, da kann ich mich besser verteidigen. Sollte Connor McGregor jetzt auch noch anfangen, fand ich auch eine schöne Geschichte. Und Connor gibt Daniel Cormier die Schuld. Erstmal muss man dazu sagen, Connor McGregor, er hat sich nicht an eine Wand gestellt. Nein, er hat Selfies mit den Fans gemacht, währenddem sich DC und John Jones die Fresse eingeschlagen. Nee, eigentlich haben sie sich ja nicht die Fresse eingeschlagen, aber sie haben es zumindest versucht. Aber Connor meint, als es losging, bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe mir die Schlägerei angeschaut und für die Fans kommentiert. Das war eindeutig DCs Schuld. Head-to-head ist eine Sache, aber du kannst niemanden an den Hals packen. Dann ist Schluss. Und was sagt Conor McGregor noch? Wenn mir einer an den Hals packt, breche ich ihm den Kiefer. Das ist Conor McGregor. Packt ihn also niemals an den Hals, denn sonst habt ihr danach das Vergnügen, eure Ernährung in Zukunft irgendwie flüssig zu euch zu nehmen. Alexander Gustafsson hat sich auch zum Vorfall geäußert. Er meinte, das finde ich alles relativ kindisch, was da so abgeht. Was soll ich sagen? Ich finde das Ganze sehr kindisch. Wir sind alle Profis und sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist einfach nur lächerlich, was da passiert ist. Ganz so lächerlich findet die NSAC den ganzen Vorfall übrigens nicht, denn die NSAC will sich das Video der Schlägerei anschauen und über mögliche Schritte beraten. Auch die UFC behält sich, sage ich mal, vor, da noch irgendwie zu reagieren. Sie veröffentlichten folgende Statements, die Jungs von der UFC. Wir erwarten mehr von unseren Athleten, vor allem von diesen beiden Gentlemen, die sehr gut trainiert und gut ausgebildet sind. Dieser Vorfall verstieß eindeutig gegen die UFC-Verhaltensregeln. Dieser Vorfall wird Folgen haben. Egal, ob du UFC-Champion bist oder ob du deinen ersten Kampf in der ob das dein erster Kampf in der UFC ist, solche Aktionen werden in der UFC immer Folgen haben. Also sie wollen damit natürlich auch nochmal klarstellen, dass selbst wenn das so ein bisschen, sag ich mal, ja, nicht auf ganz großer Bühne aufgefallen wäre, keine Ahnung, bei einem Undercard-Fight in Tulsa, sage ich jetzt einfach mal, wenn das da passiert wäre, selbst dann würde es natürlich Konsequenzen geben. Wie die Konsequenzen aussehen, keine Ahnung, wurde bislang noch nichts bekannt gegeben, müssen wir mal abwarten, sage ich jetzt einfach so. Ja, weiter ging es dann einen Tag später, da ging der nächste Media Day in Los Angeles dann los und John Jones hatte erstmal einen Auftritt bei ESPN 2, da gibt's die Sendung, die nennt sich Sports Nation und die kam am Morgen, ja dann am Dienstagmorgen und da hat John Jones Folgendes zu Daniel Cormier gesagt, Daniel, ich hoffe deinem Baby geht es gut, ich hoffe deinem Bauch geht es gut, ich hoffe die Schwangerschaft verläuft gut. Das war natürlich nochmal eine kleine Anspielung auf Daniel Cormiers Figur. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm sieht er nun wirklich nicht aus. Er sieht ja jetzt nicht aus wie ein fetter, biertrinkender alter Mann, sage ich jetzt einfach mal. Aber John Jones scheint da irgendwie ja Spaß mit zu haben, mit Daniel Cormiers Figur so ein bisschen zu spielen, sage ich jetzt einfach mal. Dann trafen sich die beiden sogar in Persona wieder, und zwar bei einer Q&A-Session, die in Los Angeles abgehalten wurde, im Nokia Center, glaube ich. Daniel Cormier war mit dabei, Conor McGregor, Dustin Poirier und John Jones. Und was interessant war, LAPD, die waren auch mit dabei, die positionierten sich nämlich rechts und links neben der Bühne, sicherheitshalber, falls die beiden wieder aufeinander losgehen, dachte sich wahrscheinlich das LAPD, dann sind wir schon da und nehmen beide einfach mal fest. Ja. Und es ging dann auch hier wieder gleich verbal zur Sache. John Jones erstmal so, also erstmal muss man dazu sagen, John Jones war, glaube ich, wirklich mit Abstand der coolste Mann auf der Bühne. Selbst Conor McGregor konnte da nicht mehr mithalten. Also John Jones wirklich, ich fand, mit einem hervorragenden Auftritt. Also das war wirklich großes Kino. Und er meinte dann so zu DC, I'm going to make you my wife. You're going to be Mrs. Jones for the night, hat er gesagt. Und hatte natürlich da sofort so, sag ich mal, die Zuschauer, nicht auf seiner Seite, aber sie waren natürlich sofort so mehr oder weniger gefangen in dieser Elektrizität, die da so zwischen den beiden hin und her sprang. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Es war einfach, ihr müsst euch diese Q&A-Session angucken. Findet ihr auf dem YouTube-Kanal von der UFC oder auch bei uns auf Facebook und auf Twitter. Aber schaut euch diese Q&A an. Ihr müsst das sehen. Das kann ich überhaupt nicht so rüberbringen, wie John Jones und Daniel Cormier damit da miteinander interagiert haben. Definitiv eine Q&A, die es sich lohnt anzuschauen. Geht, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde. Nicht abschrecken lassen, das Video geht länger, aber danach wird noch EA Sports UFC gespielt. Das müsst ihr euch da nicht angucken. Megan O'Leary kommentierte oder moderierte, muss man eher sagen, die ganze Geschichte ja und musste das ein oder andere Mal auch eingreifen, damit DC und Jon Jones nicht ja zu ausfallend werden. So kann man es im Endeffekt sagen. Also es bestand nie die Gefahr, dass die wieder aufeinander losgehen, aber ja, verbal ging es dann hier und da doch mal unter die Gürtellinie. Und und was ich dann auch noch ganz lustig fand, war ein Moment, als Jon Jones DC so fragte, hey Mensch, kann ich dir nicht auch mal eine Frage stellen? Und DC meinte natürlich, ja, klar, kannst mir eine Frage stellen. Und Jon Jones meint so, was waren eigentlich deine großen Erfolge als Wrestler? Und dann fängt Daniel Cormier so an aufzuzählen, ja, Mensch, ich habe ein paar große Tournaments gewonnen, ich bin ein NCAA All-American, ich bin zweifacher National Champion und habe halt ja, bei den Olympischen Spielen zweimal teilgenommen und so. Und dann meinte Jon Jones einfach nur so, welchen Platz hast du nochmal bei den NCAAs erreicht? Und Daniel Cormier musste so sagen, ja, zweiter. Und man merkte richtig, auf was Jon Jones also da hinaus wollte. Und Jones meinte so, oh Mensch, das ist nicht schlecht, das wusste ich ja gar nicht. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Jon Jones wirkte immer so ein bisschen einen Schritt voraus, fand ich. Also Daniel Cormier war so getrieben von seiner Wut auf Jon Jones. Und Jon Jones kippte immer mehr Öl ins Feuer. Also das fand ich schon bemerkenswert. Also wie gesagt, das... Ich glaube, ich guck's mir einfach nachher nochmal an. Es gab dann auch noch eine schöne Situation. Also man muss sagen, das Publikum war klar auf Daniel Cormiers Seite, ja, würde ich schon so sehen. Und es gab noch so eine Situation, da sagte irgendein Fan, was im Publikum er rief, wahrscheinlich irgendwas Negatives über Jon Jones. Und Jon Jones meinte einfach nur so, komm hier hoch und sag's mir direkt ins Gesicht. Komm einfach auf die Bühne, sag's mir direkt ins Gesicht. Und da hat er natürlich immer für viel Aufsehen gesorgt und für viele Buhrufe. Aber man muss es sich einfach selber anschauen. Kann ich im Leben hier nicht so rüberbringen, wie es wirklich war. Ich kann nur unterm Strich sagen, diese Q&A hat definitiv nicht dazu beigetragen, dass die beiden sich irgendwie näher gekommen sind. Das muss man so festhalten. Am Mittwoch war Jon Jones dann zu Gast bei Jimmy Kimmel. Und natürlich wurde er zu diesem Face-Off befragt, was da eigentlich so passiert war. Und er meinte einfach nur so, ja, DC war einfach viel zu nervös. Er hat einfach noch nicht so viel Erfahrung mit solchen Aktionen, meinte Jon Jones. Und dann machten sich Jimmy Kimmel und Jon Jones so ein bisschen über DCs vierten Platz bei den Olympischen Spielen lustig und meinten so, ja, was kriegt man eigentlich, wenn man Vierter wird? Und Jimmy Kimmel meint, ich glaube, da kriegst du nur dieses Bändchen ohne Medaille. Und Jon Jones meinte dann daraufhin, oh Mensch, ja, dann möchte ich mich hier nochmal entschuldigen, dass ich Daniel Cormier so respektlos, also Daniel Cormier und sein Bändchen so respektlos behandelt habe und so. Auch der Jimmy Kimmel-Auftritt von Jon Jones, ja, war nicht schlecht. Also hab mich noch nicht so richtig festgelegt, für wen ich da eigentlich bin. Ich muss mich im Endeffekt aber festlegen. Ich glaube, hier muss man ganz klar Partei ergreifen. Aber wenn mir heute jemand die Pistole auf die Brust setzen würde, ich würde, glaube ich, für Jon Jones Partei ergreifen, muss man so sagen. Am Freitag hat dann DC einen Tweet verfasst, dass er gerade random auf Doping getestet wurde. Also da gab es dann auch so random Tests. Das wurde ja angekündigt, dass die NSAC da so ein bisschen... ja, mehr drauf achten wird, die Jungs nicht nur nachkämpfen oder kurz vorkämpfen zu testen, sondern auch einfach mal so random, 2 Monate bevor der Kampf eigentlich stattfindet. Und das war wohl am Freitag soweit, vermutlich dann auch bei Jon Jones. Und ja, hoffen wir mal, dass da alles gut geht, nicht, dass uns dieser tolle Kampf noch durch die Lappen geht. Aber ja, wird schon, denke ich mal. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, Conor McGregor und Dustin Poirier waren auch bei der Q&A-Session anwesend und die beiden haben sich natürlich auch richtig gegeben. Eigentlich hätte das schon völlig ausgereicht, um hier die News-Pickepacke voll zu machen. Ich dampf das alles so ein bisschen ein, weil wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde in der Sendung und wenn ich jetzt hier wirklich auch noch Dustin Poirier und Conor McGregor, wenn ich die Geschichte auch noch auseinandernehmen würde, dann würden wir heute, glaube ich, 3 Stunden senden. Aber wie gesagt, guckt euch diese Q&A-Session an und dann kriegt ihr das meiste sowieso mit. Was ganz interessant war, dass Conor nicht versucht hat, irgendwie so Sheep-Pops zu ziehen, sondern er meinte so, er ist hier nicht in Las Vegas, um Freunde zu finden. Er wäre viel lieber in Dublin. Da ging es natürlich dann erstmal gleich los mit einem leichten Buh-Konzert, muss man ganz ehrlich sagen. Und Connor meinte dann so, am 27. schlage ich Dustin seinen Erbsenkopf ab. Das war so ein Satz, der mir in Erinnerung blieb. Und Connor meinte dann auch noch so, Dustin glaubt, ich würde nur reden können. Aber wenn er am 27.9. aufwacht und seine Nase auf der anderen Seite seines Gesichts wiederfindet, dann weiß er, dass ich nicht nur eine große Klappe habe. Und Conor McGregor hat es ja nun wirklich auch drauf, wenn es um den Umgang mit Worten geht. Und er provozierte Dustin Poirier noch weiter und meinte so, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen den Jungen. Er ist ein ruhiger, kleiner Hillbilly vom Arsch der Welt. Ich bin mir sicher, er ist auf irgendeiner Farm oder einem Zirkus aufgewachsen. Sein Cousin heißt wahrscheinlich Cletus oder so. Ich habe nichts gegen ihn, aber sein Kinn bekommt eine ab. Und zwar vorzeitig. Das war übrigens auch so ein Ding, das hat sich durchgezogen. Conor McGregor meinte immer wieder, Dustin Poirier hätte in jedem Kampf mal eine abbekommen und hätte dann so, ja, kurz Probleme gehabt. Und er meinte auch so, ja, der Dustin Poirier, der ist so ein bisschen chinny. Den verpasse ich einen und dann liegt er am Boden. Das war, wie gesagt, so ein bisschen die Geschichte, die uns, Conor McGregor über diese beiden Media Days immer vermittelte. Und er meinte auch noch, mit seinem Kinn geht es bergab. Bei jedem seiner Kämpfe versuchte er ein Knie zu landen und machte danach einen Chicken Dance. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber es hat er gesagt, der gute Conor McGregor. Das wird bei mir nicht funktionieren. Ich werde ihn mit einem Jab ausnocken und das Ganze in der ersten Runde. Das kündigt Conor McGregor hier an. Also mit diesem Flying Knee, keine Ahnung, ist mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, dass Dustin Poirier dafür bekannt ist. Aber es stimmt schon, dass er sich immer mal wieder eine eingefallen hat, auch mal ein bisschen wackelig auf den Beinen wurde. Aber er hat sich meistens gefangen in solchen Situationen. Und ich habe ihn eigentlich als toughen Burschen so abgespeichert, Dustin Poirier. Ich bin mal gespannt. Mit der Äußerung natürlich, dass er ihn in der ersten Runde K.O. schlagen will, da legt er natürlich die Latte hoch. Denn daran wird er gemessen werden, an solchen Aussagen. Sollte er ihn jetzt zum Beispiel in der dritten Runde erst K.O. schlagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann sagt, Mensch, war ja nicht so beeindruckend. Du hast uns doch eigentlich versprochen, dass du ihn schon in der ersten Runde K.O. schlägst. Dann scheint er ja doch besser zu sein, als du denkst. Ja, also ja, aber so ist er wahrscheinlich. So muss man ihn einfach akzeptieren, diesen Conor McGregor, der eine mag's, der andere nicht. Manchmal geht's mir irgendwie auf den Sack, dann finde ich's wieder cool. Ich habe mich da auch noch nicht so richtig festgelegt. Und ja, Dustin Poirier glaubt übrigens nicht, dass Conor McGregor der härteste Gegner bislang für ihn ist. Er meinte nur so, wenn er nur halb so gut kämpfen könnte, wie er redet, dann wäre er mein härtester Gegner. Also das ist auch mal von Dustin Poirier so ein kleinen Seitenhieb, aber oder so ein kleiner Seitenhieb. Aber Dustin Poirier geht mit der Sache eigentlich ganz entspannt um, hat man so das Gefühl. Er wirkt schon so ein bisschen, ja, überrumpelt das ein oder andere Mal, wenn Conor McGregor da vom Leder zieht. Aber es könnte auch als, ja, als ruhige, gelassene Art ausgelegt werden, sage ich jetzt mal so. Was ich übrigens auch noch ganz interessant fand, Conor McGregor wurde auf Dennis Siver angesprochen, der in einem Interview ja gemeint hat, dass Conor McGregor nicht so hoch gerankt werden sollte, wie er aktuell gerankt wird. Conor McGregor hatte nur ein kurzes Statement für Dennis Siver übrig. Er meinte nur so, Dennis Siver ist ein deutscher Zwerg auf Steroide. Ja, auch hier kann ich nur sagen, versenkt. Ja, das war's so im Großen und Ganzen von dieser Media Week für UFC 178. Vielleicht eins noch ganz kurz im Vorfeld. Gab es noch eine ganz interessante Geschichte von Alexander Gustafsson. Und zwar veröffentlichte der ein Foto auf Instagram, auf dem man John Jones Cut sieht und man sieht Bilder aus dem Kampf zwischen Jones und Gustafsson. Ihr erinnert euch vielleicht, damals hatte Jones an derselben Stelle einen Cut und Gustafsson schrieb unter das Instagram-Bild, dass es ihm leid täte, dass er John Jones damals so einen schweren Cut verpasst habe, aber immerhin hätte Jones jetzt immer ein Andenken an ihn, wenn der Cut sich wieder öffnet. Damit wollte er natürlich so ein bisschen dafür sorgen, dass er ja bei John Jones im Gedächtnis bleibt. Ja, dass es nicht dann irgendwie nie zu diesem zweiten Kampf zwischen John Jones und Alexander Gustafsson kommen wird. Er stichelt natürlich John Jones hier immer mal wieder, dass der nochmal sagt, so, also Gustafsson, den möchte ich jetzt auch nochmal vor die Fäuste bekommen und beweisen, dass er einfach nicht in meiner Liga spielt. Das hat er übrigens auch bei der Q&A gesagt, der gute John Jones. Da wurde er gefragt, wenn er DC besiegt, was dann so sein nächstes Ziel wäre. Und Jones hat dann gesagt, ich möchte gegen Alexander Gustafsson kämpfen. Der hat nämlich noch eine Tracht Prügel bei mir offen. Ich glaube, so ähnlich hat er sich auch letzte Woche schon mal geäußert. Er hat sich auch zu diesem Instagram-Bild von Alexander Gustafsson geäußert auf Twitter und schrieb, ja Alex, du hast mir einen Cut verpasst, aber du hast den Kampf verloren. Konzentriere dich mal lieber auf Dinge, die du kontrollieren kannst, wie zum Beispiel wieder gesund werden. Du hattest deine Chance und jetzt hör bitte mit diesen Media-Stunts auf. Dann kann ich mich auf mein nächstes Opfer konzentrieren. Danke. Schön. Finde ich wieder schön. Ja, wie gesagt, John Jones hat schon angekündigt, er möchte nach einem möglichen Daniel Cormier-Sieg als nächstes gegen Gustafsson kämpfen. Und ich habe es gerade eben ja schon mehr oder weniger gesagt, aber ich kann es auch nochmal in John Jones Worte zusammenfassen. Er meinte, ich habe das Gefühl, als müsste ich der MMA-Community etwas beweisen. Ich selber blieb bei unserem ersten Fight hinter meinen eigenen Erwartungen zurück. Ich schulde Gustafsson also noch eine ordentliche Tracht Prügel. So, das so hat's John Jones ausgedrückt. Alexander Gustafsson, ihr werdet es ja mitbekommen haben, hat sich leider Gottes Meniskus verletzt. Musste übrigens auch operiert werden. Das Ganze fand am Dienstag statt in Schweden. Alles lief gut. Und Gustafsson schrieb danach auf Twitter, ich war noch nie so motiviert wie jetzt. Also sprich, er möchte jetzt schnell wieder fit werden und dann auf John Jones, wenn es geht, treffen, sollte er Daniel Cormier besiegen. Denn ich denke schon, wenn Cormier gewinnt, gibt's erstmal das Rematch zwischen DC und John Jones. Royal Nelson will übrigens auch wieder einen Titelkampf haben. Jetzt sind wir beim nächsten Thema. Royal Nelson hat ja immer so das Problem, dass der letzte Schritt hin zum Titelkampf zum Contender erstmal fehlt. Da versagt er dann, verliert seine Kämpfe. Und er meint jetzt so, wenn ich als nächstes gegen Mark Hunt gewinne und Fabricio Werdum besiegt Cain Velasquez, dann möchte ich ein Rematch gegen Fabricio Werdum. Roy sagt, ich bin bereit für 25 Minuten Title Fight. Ja, immerhin. Außerdem bekommt die sogenannte neue Generation auch noch ihr Fett weg von dem guten Roy Nelson. Er meint so, ich mag Mark Hunt, er ist ein Oldschool-Fighter, er kommt in das Octagon, um zu kämpfen. Diese neue Kämpfergeneration, Mann, Leute, ich bin vom alten Schlag, diese neuen Jungs machen immer diese Punktdinger und versuchen irgendwie einen Sieg zu erringen. Wenn du mich ausknockst oder submittest, weiß ich, dass du der bessere Kämpfer bist. Wenn du durch Punktrichterentscheidung gewinnst, bedeutet das nur, dass du mein Gesicht häufiger berührt hast. Ja, ich kann den Roy Nelson, kann ich da gut verstehen. Es gibt einfach Kämpfer, die haben so die Qualität, immer gerade so viel zu tun, um die Runden für sich so zu entscheiden, aber man selber bekommt einfach nicht so einen richtigen Zugriff auf diese Jungs. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist auch eine gewisse Qualität, die da natürlich haben. Übrigens ist das jetzt so eine Art Krankenwagen, der sich jetzt hier meinem Haus nähert und mein Haus dann jetzt auch schon passiert. Also besonders eilig hat das nicht. Oder es sind mehrere, ich weiß es noch nicht. Ja, das sind hier, es menschelt bei den UFC-News. Ja, aber eigentlich war die Roy Nelson-Geschichte auch beendet. Ja. Kommen wir zu Mark Hunt. Mark Hunt hat man ja gerade auch so ein bisschen gestriffen. Jetzt geht's so richtig um Mark Hunt, denn der sorgte für Verwirrung auf Twitter. Mark Hunt postete am Dienstag auf Twitter, well, I'm unemployed, that sucks. Später ergänzte er dann noch, not my choice, guys. Leute, jetzt reicht's mir hier aber gleich. Das scheint so eine Art Klassentreffen zu sein für Krankenwagenfahrer. Ja, und dann standen wir alle da und haben diese Twitter-Nachrichten gelesen und dachten so, was ist denn jetzt los? Mark Hunt entlassen? Wie, der sollte doch jetzt eigentlich gegen Roy Nelson in Japan kämpfen. Wie kommt's denn dazu? Und natürlich wurde Mark Hunt sofort von diversen Journalisten darauf angeschrieben und er wurde gefragt, was ist da los, Junge, was ist denn jetzt mit dir auf einmal passiert, warum wirst du denn entlassen? Er selber wollte kein Interview geben, versicherte aber, dass es sich bei diesen Tweets um keinen Scherz handelt oder so. Dana White wurde natürlich auch auf Twitter von Fans angeschrieben und er meinte einfach nur, das ist absoluter Bullshit, Mark Hunt wurde nicht entlassen. Ja, und ein paar Tage später hat Mark Hunt dann auch bestätigt, ja, ich war gar nicht entlassen. Und er meinte einfach nur so, ich war einfach nur hungrig. Das ist natürlich auch, also muss man sagen, da könnte man sich jetzt auch nochmal so Gedanken darüber machen, ob diese Schläge gegen den Kopf sich nicht doch irgendwie negativ auswirken, so auf den Geisteszustand des einen oder anderen Kämpfers. Also, hier möchte ich es nochmal festhalten, solltet ihr nur diesen einen Tweet von Mark Hunt gelesen haben, dass er entlassen wurde. Es ist Quatsch, er wurde nicht entlassen. Er war einfach nur hungrig. wie es halt dann immer so ist. Lyoto Machida kämpfte ja bei UFC 175 gegen Chris Weidman, hat da verloren, sah danach auch ein bisschen mitgenommen aus, möchte ich mal sagen, aber eine Rückkehr steht wohl nichts mehr im Wege. Lyoto möchte im Oktober wieder kämpfen, spätestens allerdings im Dezember. Er braucht eigentlich nur 6 Wochen, bis er wieder in Shape ist, und er meint auch schon, ich brauche 2 oder 3 Siege, bevor ich wieder eine Titelchance bekomme. Also er hat dieses Thema Titel noch nicht abgehakt. Und er hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, gegen wen er gerne kämpfen würde. Und er meinte, Luke Rockhold wäre die beste Option für einen Kampf. Er wird auf 5 gerankt. Außerdem ist er ein ehemaliger Strikeforce-Champion. Und außerdem meint Lyoto noch, die UFC-Fans und die UFC selber wären die Sieger, wenn es zu diesem Kampf kommen würde. Und ich würde natürlich auch diesen Kampf gewinnen, ganz klar. Das ist das, was Lyoto Machida uns mitteilen möchte. Also vielleicht sehen wir ja Luke Rockhold gegen Lyoto Machida irgendwie dann zwischen Oktober und Dezember. Ich würde diesen Kampf auch ganz, ganz gerne sehen. Und Luke Rockhold ist ja aktuell noch so ein bisschen, liegt noch so ein bisschen auf Eis, möchte man sagen. Denn er hat sich ja den Zeh gebrochen bei seinem letzten Kampf. Aber auch er sollte eigentlich dann so bis November wieder fit sein. Und warum nicht? Warum nicht dann gegen Lyoto Machida? Number One Contender Fight wäre es mit Sicherheit noch nicht, aber wenn Rockhold Machida besiegt, das wäre schon ein Statement. Also, ja, vielleicht nimmt er den Kampf an. Dann hört Mark Bocek auf, jedenfalls mit Pro MMA. Da schrieb er auf Twitter, ich höre mit Pro MMA auf. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben und mich unterstützt haben. Das an sich ist jetzt noch nicht eine Nachricht, die ich jetzt bei diesen News mit dabei oder mit reingenommen hätte. Viel interessanter war ein Tweet, den er kurzer Zeit später dann noch absonderte. Er meinte nämlich, ich hatte jetzt einige Verletzungen, der Sport hat sich stark weiterentwickelt und ich habe kein Interesse, noch länger gegen PED-Kämpfer anzutreten, also gegen Kämpfer, die Performance-Enhancing Drugs zu sich nehmen, sprich, die sich dopen. Also das ist natürlich auch ein Statement, das Mark Bocek hier in die Welt hinaus posaunt. Bocek ist ja Teammember von GSP, trainiert auch bei TriStar, und GSP hat sich ja ähnlich geäußert bei seinem, ja, Rücktritt möchte ich jetzt nicht sagen, aber bei seiner Pause, die er eingeläutet hat vor ein paar Monaten, dass er damit ein Problem hat, dass so viele Leute dopen. Und jetzt sagt Bocek was Ähnliches. Er nennt natürlich keine Namen, klar, wenn du hier Namen nennst, da musst du schon handfeste Beweise haben, und wer hat die schon? Aber ja, die Äußerungen von Mark Bocek, die sind natürlich schon, ja, sind natürlich irgendwie schon heftig, dass er sagt, ich höre mehr oder weniger deswegen auf, weil die ganzen Leute sich dopen und ich habe darauf keinen Bock. Darüber könnten Chris und ich dann mal am Dienstag, glaube ich, das ein oder andere Wort verlieren. Dann habe ich noch Holly Holm mit in den News und habe die Nachricht überschrieben mit Holly Holm spürt den Druck. Sie spürt den Druck. Und den Druck spürt sie deswegen, weil sich mehrere, ja, Bantamweight-Damen auf Twitter ja schon zu Holly Holm geäußert haben und gerne gegen Holly Holm kämpfen würden. Und außerdem natürlich, weil viele so sagen, Mensch, Holly, du bist die nächste Contenderin für Ronda Rousey und du bist unsere Hoffnung, dass du die Bantamweight-Division so ein bisschen spannender machst. Und Holly meint einfach nur, ich habe bis jetzt noch nichts erreicht. Ja, ich bin in der UFC, aber das ist auch schon alles. So ein UFC-Deal erzeugt eine Menge Druck. Viele andere Kämpferinnen in meiner Division wollen gegen mich kämpfen und mich besiegen. Ich fühle mich manchmal wie eine wandelnde Zielscheibe. Wer jetzt aber denkt, dass Holly Holm damit ein Problem hat, der hat weit gefehlt, denn Holly meint auch, ich mag das, das sorgt dafür, dass ich noch härter trainiere und noch motivierter bin. Ja, das ist doch gut. Und wir hoffen, dass Holly Holm dann bald ihren ersten Kampf in der UFC abhalten kann. Ich hoffe, sie ist bald fit und wir können uns dann mal ein Bild von ihr machen, wie sie hier in der UFC mithalten kann. Dann sind 2 Kämpfe in the making, möchte ich mal so sagen. Und zwar zum einen Ian McCall gegen John Lineker. Darüber haben wir ja auch bei den News hier schon mal gesprochen. Der wird momentan so anvisiert für Ende des Jahres. Ian McCall hat ja noch seine Handverletzung, muss also noch ein bisschen warten. Außerdem sieht's ganz gut für den Kampf Cub Swanson gegen Frankie Edgar aus. Es gab zeitweise sogar das Gerücht, dass das der Main Event für die Schweden-Card am 4.10. werden könnte. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Dazu komme ich nachher noch bei den Fight Announcements. Jetzt sieht's danach aus, dass es diesen Kampf am 13.12. bei UFC on Fox 13 geben könnte. Also Frankie Edgar hat das ja auch schon mal gesagt, er würde gerne bei UFC und Fox 13 gegen Cub Swanson kämpfen. Es sieht wohl danach aus, dass es dann wohl auch zu diesem Kampf kommen könnte. Müssen wir noch ein bisschen abwarten und dann sehen wir weiter. Ein anderer Kampf ist auch in the making, und zwar Wanderlei Silva gegen Dan Henderson. Jawohl, Wanderlei Silva will nämlich gegen Dan Henderson kämpfen, und zwar um einen Titel. Jetzt fragt ihr euch, was für ein Titel, komme ich gleich dazu. Wanderlei Silva meinte nämlich, ich will so schnell wie möglich wieder kämpfen, ich will so schnell wie möglich meinen 50. Fight absolvieren. Es ist kein Geheimnis, dass ich am liebsten gegen Jill Sonnen oder Vitor Belfort kämpfen würde. Da aber das zurzeit nicht funktioniert, habe ich auch kein Problem damit, gegen Dan Henderson anzutreten. Beide, muss ich jetzt dazu sagen, haben ja schon eine kleine History miteinander. Zweimal trafen sie bereits aufeinander. Einmal gewann Wanderlei Silva, das war Hendos Bright Debüt, und einmal gewann Dan Henderson. Damals nahm er dann im letzten Kampf von Wanderlei Silva bei Pride Wanderlei Silva den Titel ab. Und ja, darauf bezieht sich jetzt auch Wanderlei Silva bei seinem Wunsch, einen Titelkampf gerne in der UFC auszutragen. Er meinte nämlich so, in meinem letzten Pride-Fight habe ich meinen Titel an Dan verloren. Ich hatte nie die Chance auf ein Rematch. Ich würde ihn also bitten, den Gürtel von damals mitzubringen, und der Gewinner darf ihn dann behalten. Ist das nicht toll? Also zum einen muss man dazu sagen, dass Wanderlei Silva offensichtlich irgendwie vergessen hat, dass er da noch bei der NSAC was ausstehen hat. Wir erinnern uns, er ist ja damals geflüchtet, als er zur Dopingkontrolle musste. Offensichtlich geht Wanderlei Silva nicht davon aus, dass es vielleicht noch Folgen haben könnte für ihn. Gut, und dann geht er auch davon aus, dass Dan Henderson mit dem Pride-Gürtel ja, zum UFC-Octagon marschiert. Also dieser Wanderlei Silva, ich weiß auch nicht. Zuerst Mark Hunt mit dieser Aktion, dass er gefeuert wurde, und später diesen Tweet erklärt, damit, dass er Hunger hatte. Jetzt Wanderlei Silva mit völlig absurden Gedanken. Also dieser Sport erscheint wirklich sich negativ auf den Geisteszustand auszuwirken, glaube ich wirklich. Dan Henderson hat sich übrigens auch schon dazu geäußert, zu diesem Wunsch von Wanderlei Silva, und meinte auf Twitter, I'm good with it. What do you guys think? Also Dan Henderson scheint dem Ganzen zuzustimmen. Wanderlei Silva hat sich schon Gedanken gemacht, wo dieser Kampf eigentlich stattfinden könnte. Und natürlich in Brasilien, das möchte er gerne, aber nicht in der Halle. Nee, Wanderlei Silva ist der Meinung, dass dieser Kampf in einem Fußballstadion stattfinden sollte. Ja, lass ich einfach mal so im Raum stehen. Wanderlei Silva ist ein lustiger Typ. Zum Schluss? Nee, gar nicht zum Schluss. Josh Koscheck habe ich noch mit in den News, der wird nämlich Analyst, solange DC wegen seinem Trainingscamp für den Kampf gegen John Jones abtrünnig ist, wird Koscheck diesen Platz als Analyst von DC bei Fox Sports One einnehmen. Das habe ich noch. Und dann habe ich noch eine News, und zwar die Pay-Per-View-Buy-Rate wurde bekannt für UFC 175. Ich habe es euch ja vorhin erzählt, die letzte richtig geile Pay-Per-View-Buy-Rate, die gab es bei UFC 168, White Man gegen Silva 2, damals 1 Million. Was schätzt ihr, hat UFC 175 so an Käufer mobilisiert? So muss man sagen, es waren 500 bis 545.000, also nur halb so viele. Ist natürlich auch eine Ansage. 500.000 ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber wenn man das so vergleicht, eine Anderson Silva Buy-Rate holt dann gleich mal 1 Million, und eine Ronda Rousey und Chris Weidman Buy-Rate bleibt bei 500.000, dann ist das natürlich auch eine kleine Ansage. Muss man definitiv so sehen. Ich bin mal gespannt, auf wie viel 178 kommt und natürlich auch auf wie viel 183 kommt, wenn dann Nick Diaz auf Anderson Silva trifft. Sind wir mal gespannt. Warten wir mal ab. Wenn es da dann natürlich Zahlen gibt für diese erst in Zukunft stattfindenden Events, werde ich sie natürlich bei den MMA Radio UFC News mit dabei haben. Dann komme ich zum Schluss wie immer zu den Fight Announcements, und da gibt es erstmal jede Menge Änderungen aufgrund Verletzungen. Die erste Änderung ist, dass Ross Pearson bei der 47. Fight Night in Bangor am 16.8. nicht mehr auf Abel Trujillo trifft, sondern jetzt auf Gray Maynard. Abel Trujillo hat sich verletzt. Gray Maynard sollte eigentlich auf Fabricio Camos treffen. Der ist jetzt erstmal ohne Gegner und wird auch auf dieser Card keinen mehr bekommen. Die UFC meinte so, der wird auf irgendeiner Card in naher Zukunft dann auf einen anderen Gegner treffen, soll sich fit halten. Und ja, Pearson bekommt es jetzt mit Maynard zu tun. Eigentlich war ja Pearson nur der Ersatzgegner von Trujillo, weil der eigentlich gegen Bobby Green kämpfen sollte und Green dann gegen Josh Thompson kämpfte. Jetzt, wie gesagt, haben wir einen ganz anderen Kampf. Pearson gegen Maynard. Klingt aber dennoch, finde ich, interessant. Auch Mike Pyle bekommt einen neuen Gegner. Zuerst hieß es, Mike Pyle soll auf Damien Maia treffen. Der hat sich allerdings verletzt. Jetzt trifft Mike Pyle bei der 49. Fight Night in Tulsa am 23.8. auf Jordan Meehan. Zur Verletzung von Damien Maia habe ich noch was zu sagen. Die ist nämlich gar nicht so uninteressant. Maia hat sich zunächst eine Knochenprellung an der Schulter zugezogen und später hat sich diese Knochenprellung dann zu einer wirklich gefährlichen Staphylokokkeninfektion entwickelt. Seit Dienstag liegt Damien Maia im Krankenhaus und ja, hoffen wir mal, dass sich Maia schnell von dieser Infektion erholt. Eigentlich sollte übrigens Jordan Meehan, das muss man vielleicht auch noch sagen, auf Thiago Alves treffen. Thiago Alves verletzte sich, dann kam Brandon Fetch ins Spiel, Brandon Fetch verletzte sich und jetzt profitiert mehr oder weniger Jordan Meehan von der Verletzung und hat einen Gegner und einen Kampf, und zwar Mike Pyle. Das möchte ich hier nochmal festhalten. Dann wurde bekannt gegeben, dass John Moraga auf Tank Scoggins trifft. Das Ganze findet bei der 50. Fight Night in, oh, jetzt wird schwierig, Mashantucket, würde ich es aussprechen, statt. Am 5.9. auf derselben Card sehen wir dann Ian Entwistle gegen Dustin Kimura. Dann hat sich Uriah Faber verletzt, ein weiterer Verletzter. Der sollte ja eigentlich bei der Fight Night in Tokio am 20.9. auf, und jetzt wird's wieder schwierig, Masanori Kanehara treffen. Uriah Faber wird jetzt ersetzt von Alex Caceres. Den kennen wir natürlich noch, der hat seinen letzten Kampf gegen eben Uriah Faber verloren, aber davor mit guten Performances auf sich aufmerksam gemacht. Für die 54. Fight Night in Halifax am 4.10. wurden auch zwei Kämpfe bekannt gegeben. Zum einen wird Brian Caraway auf Rafael Assunção treffen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Assunção eigentlich gerne jetzt gegen TJ Dillashaw gekämpft hätte. Es war der letzte, der TJ Dillashaw übrigens auch besiegen konnte in Brasilien damals. Trifft jetzt also auf Brian Caraway. Und wenn Assunção diesen Kampf gewinnt, dann kann man wohl davon ausgehen, dass er sich wirklich berechtigte Hoffnungen auf einen Titelkampf machen kann. Außerdem werden wir die jüngste UFC-Fighterin ever in einem Octagon sehen, nämlich Paige Van Zandt. Die trifft auf Kylene Curran. Das findet dann auch in Halifax statt. Beide sind übrigens doch zwei Schmuckstücke, möchte ich mal so sagen. Also da kann man sich dann schon mal auf den Kampf freuen, denn beide haben wirklich optisch einiges zu bieten, möchte ich mal an der Stelle verraten. Für die Fight Night in Stockholm wurden auch jede Menge Kämpfe bekannt gegeben, unter anderem auch der Main Event, und zwar Gunnar Nelson gegen Rick Story. Also Gunnar Nelson schafft es einfach nicht aus Europa raus, aber darf jetzt immerhin eine Fight Night Headline, wenn das mal nichts ist. Und gegen Rick Story ist das mit Sicherheit auch ein guter Prüfstein, um dann vielleicht in die Top 5 vorzudringen, was die Kämpferqualität angeht. Ja, sonst gibt's dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Krzysztof Jotko auf Thor Tröng treffen wird in Stockholm und Carl Pendred. Das ist der Typ, der gegen Mike King in Dublin dieses großartige Comeback hatte und auch wirklich umjubelt wurde von seinen irischen Landsmännern, trifft auf Gazan Umalatov. Auch das findet in Stockholm statt. Und dann gibt es schon die erste Kartänderung für Stockholm. Nico Musoke, der eigentlich auf Amir Sadollah treffen sollte, trifft jetzt auf Alexander Jakovlev. Denn Amir Sadollah trifft jetzt in Tokio auf Yoshihiro Akiyama. Sadollah ersetzt da den verletzten Kyle Noak. Das war's von den Fight Announcements und gleichsam auch von den MMA Radio UFC News. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Heute war es wirklich viel, aber ihr habt durchgehalten. Vielen Dank dafür. Bis Dienstag. Tschüss. MMA Radio.